Ich grüße euch sehr herzlich und freue mich, dass wir einander sehen können. Ich habe überlegt, sind wir draußen, sind wir drin? Es ist gut, dass wir hier drin sind. Und es ist gut, dass wir ein bisschen fast vertrauten Rahmen haben können durch die Musik. Vielen Dank euch, die ihr Musik macht an dieser Stelle und uns da mit hineinnehmt. Das ist, finde ich, total schön. Einmal im Monat bin ich dran mit Predigen hier und meine Aufgabe, also das, worüber ich predige, das ist eigentlich immer ein Stück der Absprache auch mit dem Leitungskreis, mit unseren Ältesten. Und so habe ich vor 3 Sonntagen, also nicht vor 3 Wochen, sondern vor 3 Sonntagen, an denen ich hier gepredigt habe, begonnen, über dieses Thema Gemeinde der Zukunft zu sprechen. Und beim letzten Mal, am 9. Mai, ging es um 2 Begriffe dabei, nämlich den Begriff kreativ und konservativ. Kreativ, im Blick auf die Gestaltung von Gemeindearbeit, konservativ, im Blick auf den Umgang mit der Bibel. Und heute soll es um 2 weitere Begriffspaare gehen. Ich arbeite ein bisschen mit dem, was in diesem Buch zu finden ist. Ein Buch, das Anfang des Jahres erschienen ist. Reinhard Spinke, der Gemeindeleiter der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland, hat dieses Buch geschrieben und damit ein paar Impulse in die Gemeinden hineingegeben. Und das, darüber denken wir auch nach im Blick auf unsere Situation hier. Das Thema heute, Gemeinde der Zukunft, geht es wieder um 2 Begriffe. Der eine Begriff heißt kundenorientiert. Muss man erst mal sacken lassen, ne? Den Begriff kundenorientiert. Und der zweite Begriff heißt kommunitär. Kundenorientiert und kommunitär. Mir ist es wichtig, dass wenn ich darüber spreche, dass wir uns klar machen, warum ist es überhaupt wichtig, warum ist es überhaupt gut, über solche Zusammenhänge nachzudenken. Und das hat mit etwas zu tun, was ich vor vielen Jahren schon begegnet bin. Eine Kirche in Amerika, die starke Impulse nach Deutschland, nach Europa gegeben hat, die Willow Creek Community Church in Chicago, die haben einmal einen Satz geprägt, der für sie Motivation war, ihre Gemeindearbeit zu gestalten. Und den habe ich mir vermerkt. Dieser Satz heißt: Die örtliche Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. The local church, the hope for the world. Die örtliche Gemeinde. Wir sind hier eine Gemeinde, die hier vor Ort lebt. Und dieser Gedanke, dass unser Zusammenleben Hoffnung ist für die Welt, den müssen wir wirklich klar kriegen. Weil wenn unser Miteinander unterwegs sein für uns, die wir dabei sind, keine Hoffnung bedeutet, dann wird es das auch nicht tun für die Welt, in der wir leben. Versteht? Aber das ist das, was Gott gewollt hat. Gott hat gewollt, dass unser Miteinander unterwegs sein als christliche Gemeinde ein Zeichen der Hoffnung, eine Einladung zum Leben mit dem lebendigen Gott und deshalb Hoffnung ist in dieser Welt. Und ich finde das ein sehr starkes Motiv. Vielen Dank für die kurzen Informationen, für die Situation Kenias. Es ist total gut, sowas wahrzunehmen. Und ihr konntet daran sehen, an den Bildern, dem, was wir gehört haben, was das bedeutet, wenn an einer Stelle jemand etwas hineingibt und Menschen damit arbeiten können. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und deshalb, ich glaube einfach, dass wir mit diesen Dingen umzugehen können. Ich gehe auf diesen Begriff kundenorientiert einmal ein, auf eine Weise, die euch vielleicht überraschen wird. Warum ist Gott Mensch geworden? Warum ist Gott Mensch geworden? Weil das der einzige Weg war, um uns da zu erreichen, wo wir sind. Gott wollte, dass wir seine Kinder werden. Gott wollte, dass wir wieder nach Hause kommen, wo wir eigentlich hingehören. Gott wollte, dass wir nicht in den Ritzen und Spalten dieser Welt verloren gehen, sondern dass wir ein Zuhause finden in der Ewigkeit bei ihm, dass wir seine Kinder werden. Und der Weg, den er dazu gewählt hat, aus Liebe zu uns, war der Weg, die himmlische Herrlichkeit zu verlassen und in Jesus Christus als Mensch in diese Welt zu kommen. Kundenorientiert. Anders hätten wir das, glaube ich, nicht verstanden, dass er uns wirklich liebt. Versteht ihr? Anders hätten wir das, glaube ich, nicht verstanden. Jesus, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er kam zu uns. Er lebte unter uns und er starb für uns am Kreuz von Golgatha. Warum? Weil Gott uns so sehr liebt, dass er in seiner Ewigkeit nicht ohne uns sein möchte. Es gibt eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 8. Da wird erzählt von einem Mann aus Äthiopien, der nach Israel reist. Er hat Geld genug dafür, um sich in Israel mit der jüdischen Kultur auseinanderzusetzen. Und er hat auch Geld genug, um sich eine Schriftrolle zu kaufen. Und irgendwann ist er auf dem Rückweg und er liest in dieser Schriftrolle. Und er liest. Und er ist auf dem Rückweg. Und er erreicht ihn ein Wanderer. Dieser Wanderer, der neben der Kutsche hergeht, hört, dass der Mann liest. Und da sagt er zu ihm, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Mann aus Äthiopien sagt, wie soll ich es verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Da hat er eine weite Reise nach Jerusalem gemacht. Da hat er sich mit dem Gottesdienst der jüdischen Gemeinde auseinandergesetzt. Da ist einer unterwegs auf der Suche nach Gott und er ist auf dem Rückweg und hat nichts in der Hand als eine Schriftrolle und er versteht nicht, um was es geht. Es steht in Apostelgeschichte 8, dass dieser Mann, der als Wanderer dorthin kommt, zu ihm auf den Wagen steigt und von dieser Bibelstelle, die er da gerade gelesen hat, ausgehend anfängt ihm zu erklären, wer Jesus Christus ist und worum es im Evangelium geht. Das ist kundenorientiertes Arbeiten. Das ist kundenorientiertes Arbeiten. Und wisst ihr, was dafür die Voraussetzung war? Dass dieser Mann, der dort dem anderen das Evangelium erklärt, ein inneres Ohr zu seinem Gott hatte. Ein inneres Ohr hatte, sodass der Heilige Geist ihn leiten konnte, zu dem Zeitpunkt da zu sein, wo dieser andere Mann entlang kam. Es gibt immer zwei Zusammenhänge. Das eine ist, wir müssen klar haben, was unser Auftrag ist und worum es geht, nämlich das Evangelium weiterzusagen und den Menschen das Evangelium zu verkündigen, diese gute Botschaft der Liebe Gottes, die in Jesus Christus das für uns deutlich wird. Und das andere ist, wir müssen selber in einem guten Kontakt zu diesem Gott sein. Leben in der Beziehung zu ihm, sodass er in unser Herz und in unser Denken hineinsprechen kann und uns gebrauchen kann, uns senden kann, da zu sein, wo wir sein sollen und das zu sagen, was er gesagt haben möchte. Ich hoffe, ihr versteht, dass es, wenn es um dieses Stichwort kundenorientiert geht, nicht um einen Fehler geht. Nein, ich glaube, genau so ist es nötig. Genau so ist es nötig. Und ich möchte uns nochmal diesen Text, den wir gehört haben, lesen aus 2. Korinther 5. Ich lese ihn in diesem Fall nach der Bibelausgabe Hoffnung für alle. Dort heißt es, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Merkt ihr, das ist diese innere Beziehung, die jeder von uns braucht. Denn wir sind davon überzeugt, weil Jesus Christus stellvertretend für alle Menschen starb, sind sie gewissermaßen alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich selber leben. Nicht länger für sich selber leben. Der Mann, der dort zum geistlichen Geburtshelfer für den äthiopischen Finanzminister wurde, der wusste, mein Platz muss da sein, wo Gott mich hinsteckt. Mein Platz muss da sein, wo Gott mich gebrauchen will. Und deshalb war er wachsam für das Reden des Heiligen Geistes und er ließ sich dorthin senden, wo er gebraucht wurde. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich leben. Ihr Leben soll jetzt Christus gehören, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und diese Leute haben eine Botschaft weiterzugeben. Was sie bekommen haben, verdanken wir Gott. So heißt es in Vers 18. Wir verdanken Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat und er hat uns beauftragt, diese Botschaft für alle überall zu verkündigen. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, sondern sie vergibt. Und Gott hat uns bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu machen. Und als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Was ist unsere Aufgabe? Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Und wenn wir darüber nachdenken, wie muss denn Gemeinde gestaltet sein, dann müssen wir nicht zuerst darüber nachdenken, was brauchen wir? Das ist auch hilfreich. Aber Gemeinde ist nicht Gemeinde dadurch, dass ich die richtige Farbe vom Sitzkissen unter meinem Hintern habe, wenn ich hier sitze. Versteht ihr? Gemeinde ist nicht dadurch das Richtige, dass die Heizung die richtige Temperatur hat, obwohl es angenehm ist, wenn sie angenehm warm ist. Gemeinde ist nicht dadurch das Richtige, dass diese oder jene Farbe hier benutzt wird oder dieses oder jenes Liederbuch. Sondern Gemeinde ist da richtig, wo wir wissen, wir sind unterwegs für Menschen, die noch gar nicht hier sind. Wir sind unterwegs für Menschen, die noch gar nicht hier sind. Und es bedarf eines offenen Herzens, ich kann das immer wieder nur sagen, zu unserem Gott. Und es bedarf eines offenen Auges für die Menschen um uns herum. Das sind diese beiden Zielrichtungen, die wir brauchen und mit denen wir unterwegs sind, wenn wir über diesen Zusammenhang nachdenken. Das Kernthema, um das es für christliche Gemeinde geht, ist das Thema Mission. Ist das Thema Mission, jetzt meine ich nicht Mission von Deutschland aus irgendwo in Ostafrika oder in Süd oder sonst irgendwo, sondern ich meine Mission von einer Gemeinde, in der wir verankert sind, hin zu den Menschen, die außerhalb dieser Gemeinde sind. Das kann für den einen bedeuten, ganz nah, hier unsere Umgebung. Und das kann für den anderen heißen, ganz weit weg, da, wo Gott ihn hinstellt. Mich fasziniert das immer wieder. Uwe Gregersen, der erste Missionar der Allianz-Mission in Brasilien, der hat mir mal erzählt, er sagt, wir haben über das Thema Mission gesprochen. Und ich saß da mit meinen Mitstudenten und hatte den Eindruck, Gott spricht so laut und so klar zu mir, Uwe, geh nach Brasilien. Ich wundere mich, dass die anderen das überhaupt nicht gehört haben. Aber diese Berufung in seinem Leben, Missionar in Brasilien zu werden, die hat Gott auch umgesetzt, die hat er auch ermöglicht. Und es ist heute eine Arbeit, in Brasilien passiert und in Paraguay durch die Allianz-Mission, die viele, viele Jahre schon besteht. Mission ist das eigentliche Kernthema christlicher Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche ist für andere. Wenn sie nur Kirche für sich selber ist, dann ist es zu wenig. So, und jetzt müssen wir nochmal hineingucken in das, was in der Apostelgeschichte steht. Ich lese uns das nochmal, wie das hier heißt in Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2, wo über die Entstehung der ersten Christenheit, der ersten christlichen Gemeinde berichtet wird, lesen wir Folgendes. Petrus forderte sie auf und sagte, lasst euch, kehrt um und lasst euch von eurer Gottlosigkeit erretten. Und viele Zuhörer glaubten dem, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Es waren etwa 3000 Menschen, die an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen wurden. Und diese ersten Christen, sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten. Sie lebten in brüderlicher Gemeinschaft. Sie feierten miteinander das Abendmahl und beteten miteinander. Wenn man den Abschnitt weiterliest, dann heißt es am Ende, sie lobten Gott und sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Da komme ich an einen zweiten wichtigen Punkt, der mit diesem Begriff des Kommunitär zu tun hat. Im Moment denkt man ja, wenn man diese beiden Begriffe hört, was hat denn kundenorientiert und kommunitär miteinander zu tun? Nun, die Sache ist ganz einfach. Keine Gemeinde, die im Streit lebt, kann das tun, wozu Gott sie beauftragt hat. Keine Gemeinde, die sich untereinander nicht riechen kann, ist in der Lage, den Auftrag der Liebe Gottes weiterzutragen. Das ist eine Not. Das ist eine große Not. Und wir sind angewiesen darauf, dass wir als christliche Gemeinde in einer guten Weise miteinander unterwegs sind, um das tun zu können, wozu Jesus uns beauftragt hat. Es gab eine interessante alttestamentlicher Text. Mein Bearbeiten dieses Themas hat immer etwas dann ein bisschen damit zu tun, dass ich sage, okay, hier ist der Bibeltext und dann gibt es Beobachtungen, die man machen kann, allgemein. Und wir müssen überlegen, was heißt das dann und wie gehen wir damit um? Es gibt eine interessante Geschichte des Alten Testamentes und das ist die Berufung von Abraham. 1. Mose 12. Dort wird uns erzählt, dass Gott Abraham anspricht und ihn auffordert, seine Heimat, seine Familie, sein soziales Netz, in dem er lebte, zu verlassen und in ein Land zu gehen, das er noch nicht kennt. Und in diesem Zusammenhang steht da Folgendes. 1. Mose 12. Ich werde, deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott will Abraham gebrauchen und deshalb, er ruft ihn heraus aus seiner Situation und schickt ihn in ein neues Land, um ihn weltweit zu gebrauchen. So ist Israel, die Geschichte Israels zu verstehen, dass Gott dieses Volk sich ausgesucht hat, um es in die Welt zu senden und es in der Welt als ein Zeichen seiner Gegenwart zu zeigen. Das ist natürlich im Moment auch eine notvolle Geschichte, wenn man überlegt, die Konflikte, in denen das Volk Israel steht. Das ist etwas, was uns auch hellhörig machen muss. Was passiert eigentlich mit den Juden in dieser Welt? Aber Gott hat dieses Volk brauchen wollen als ein Zeichen seiner Gegenwart in dieser Welt. Die Geschichte begann mit Abraham. Und ich lese einen anderen Text noch aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und dort wird etwas über das Innere, über das Binnenleben sozusagen geschrieben. Entschuldigung, jetzt merke ich gerade, ich habe meinen Zettel an der falschen Stelle eingeklebt. Muss ich die andere eben aufschlagen. So passiert das manchmal. Jesaja 58 von Vers 6 bis 10. Ich lese uns diesen Abschnitt. Das ist ein Fasten, das mir gefällt. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt dem Hungrigen zu essen, dem Obdachlosen bei euch nehmt auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft ihm, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten werden vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit gehen vor euch her und meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Und wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen und macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit ihren Nöten. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht wird um euch her sein, wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen. Prophetisches Wort des Alten Testamentes, man könnte sagen, bezogen auf Israel, aber es gilt eigentlich weit darüber hinaus. Denn das, was ich gelesen habe aus der Apostelgeschichte, wie die miteinander lebten und das, was hier im Alten Testament steht, das ergänzt sich. Wir sehen eigentlich, dass das Thema bleibt. Die Frage also ist, wie können wir das gut weitersagen, was unsere Botschaft ist? Und wir hören durch diesen Begriff des Kommunitären, dass ein entscheidender Impuls dabei ist, wie eine Gemeinde innerlich miteinander unterwegs ist, wie sie lebt. Ist doch interessant, oder? Es ist auch interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass im Neuen Testament die christliche Gemeinde zum Beispiel bezeichnet wird als Gottes Volk. Gottes neues Volk. Oder wenn wir darüber nachdenken, dass die christliche Gemeinde bezeichnet wird als eine Familie. Brüder und Schwestern, sagt Jesus einmal, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester. Oder auch der Begriff, dass die christliche Gemeinde ein Tempel ist, ein Ort, an dem Menschen kommen können, um dort dem lebendigen Gott zu begegnen. Oder auch dies, die christliche Gemeinde ein Leib. Ein Glied hängt am anderen, wir sind miteinander verbunden. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist unsere ganz persönliche, lebendige Beziehung zu Gott. Und was wir brauchen, ist eine intakte Beziehung zueinander. Und daran müssen wir immer und immer wieder arbeiten. Und zwar um des Auftrags willen, den Gott uns gegeben hat. Um dieses Auftrags willen. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine klare Sicht darauf, wie wir das Evangelium geben können. Und wir brauchen ein Miteinander, das ihn ehrt. Ich habe eine Sehnsucht danach und ich möchte euch an dieser Stelle, und ich hoffe, wir können das zeitlich noch machen, ich möchte an dieser Stelle euch gerne ein paar Zeilen aus diesem Buch vorlesen, weil es gut zusammenfasst, um was es geht. Reinhard Spinke erinnert an einen englischen Pastor, John Stott, der als Bibellehrer manche Impulse gegeben hat in die christliche Welt hinein. Und er hat einmal auch so, ja, so ein Bild gehabt. Er schreibt, also John Stott schreibt, und das berichtet eben Reinhard Spinke hier, ich träume von einer Gemeinde, die wirklich nach der Bibel lebt. Ich träume von einer Gemeinde, die Gott anbetet. Ich träume von einer Gemeinde, in der jeder gleich geachtet wird. Ich träume von einer Gemeinde, die fähig ist zu dienen. Ich träume von einer Gemeinde mitten in einer Großstadt, die mit Erwartung lebt. Das war die Situation auch von John Stott, der in England, ich glaube in London sogar, tätig war. Aber hängt nicht an der Stadt. Aber dieses als Gemeinde vor ihm zu sein, miteinander zu leben und ihm zur Ehre zu leben, ich glaube, darum geht es. Wir brauchen dieses Binnenleben, das gesund ist und das uns hilft, den Auftrag auszuführen, den Gott uns gegeben hat. Was macht ihr damit? Ihr müsst mir jetzt gar keine Antwort geben. Aber ihr müsst die Frage mal mitnehmen. Was macht ihr damit? Wisst ihr, mein Vorteil ist, wenn ich eine Predigt vorzubereiten habe, dann habe ich vielleicht 8 oder 10 Stunden lang mich mit dieser Thematik beschäftigt, verschiedenste Texte gelesen, darüber nachgedacht, versucht, eine Struktur zu finden für das, was ich euch hier heute Morgen sagen möchte. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Ihr sitzt jetzt hier und hört 25 oder 30 Minuten lang, was ich hier sage. Ja, Mensch, und denn? Also ihr müsstet eigentlich versuchen, nochmal zu überlegen, was mache ich mit dem jetzt eigentlich, was ich hier gehört habe. Ich habe eine Idee dazu. Ich habe eine Idee zu tun. Wenn es einen Gedanken gibt, der sich bei dir im Kopf festhakt, von dem, was du hier heute Morgen hörst, dann nimm diesen Gedanken und verfolge ihn weiter. Und Gott wird etwas damit tun. In deinem Herzen und für den Platz, an dem du bist und für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und dann baut er seine Gemeinde und er baut sein Reich in dieser Welt. Wir sind ein Teil der Instrumente, die Gott benutzt, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Und ich lade euch ein, dass ihr daran Anteil habt. Gemeinde der Zukunft wird nicht FEG hier oder EMK da oder Baptisten da oder sonst irgendwo es sein, sondern die Zukunft wird sein, sein Reich. Und wir brauchen diesen größeren Bogen. Aber es fängt hier an dem Ort, an dem wir miteinander leben, an. Und Gott segne uns dieses Miteinander und er schenke uns ein offenes Herz für ihn und für sein Reden und füreinander. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns ja ziemlich genau. Du weißt, was in uns los ist. Du weißt um unsere Sehnsucht. Du weißt auch um die Dinge, die vielleicht gar nicht vor dir Bestand haben können. Wir bringen es dir. Und wir bitten dich, dass du neu, wieder neu, dein Feuer in uns anzündest. Und uns die Liebe schenkst, die du uns gezeigt hast durch deinen Tod am Kreuz. Wir bitten dich, dass du unser Herz erreichst und uns davor bewahrst, einen Sonntagmorgen-Gottesdienst einfach irgendwo in eine Schublade zu packen und war ja ganz interessant zu sagen. Nein, dass es uns wirklich erreicht. Bitte, bitte. Wir stehen vor dir und wir befehlen uns dir an. Für diesen Tag und jeden, der kommt, hilft uns. Amen. Ich bin ja Rentner, das wisst ihr. Und als Rentner muss ich mir immer überlegen, wie ich meinen Sommer gestalte. Und mein Sommer gestaltet sich immer so. Die niedersächsischen Sommerferien sind wie die Weihnachtszeit Hauptarbeitszeit. Weil es genug Kollegen gibt, die sich freuen, wenn sie Urlaub machen können, während ihre Kinder Schulferien haben. Und deshalb gibt es für mich jetzt ein bisschen eine Lücke mit dem Predigen hier. Nämlich ungefähr 6 Wochen. Das ist relativ lange. Ich werde erst am 18. Juli wieder hier sein. Aber dann werde ich über 2 Stichworte predigen, die auch bedeutungsvoll sind. Und die heißen kämpferisch und klug. Gemeinde der Zukunft. Kämpferisch und klug. Ich lade euch herzlich ein dazu. Und wer mag, der kann in der Woche davor, das wird aber dann im Terminübersicht auch stehen, am Dienstagabend sich einfach mal mit einklicken in die Zoom-Konferenz zu dem Thema Predigtvorbereitung. Ich habe am letzten Dienstag mit ein paar Leuten zusammengesessen und im Vorfeld schon mal ein Stück nachgedacht über die Predigt des heutigen Sonntags. Und ich sage das einfach mal so, das ist eine Gelegenheit. Manchmal ganz interessant, das zu machen. Für mich, aber vermutlich auch für die, die dabei sind. Gott segne euch. Und er gebrauche uns in unserem Miteinander. Wir hören jetzt noch ein Lied.